Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagava arahang samma sambundo vinja. Charana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattang veditabbo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savaka sango ujupatipanno bhagavato savaka sango nyayapatipanno bhagavato savaka sango samichipatipanno bhagavato savaka sango yadidam chatari purisa yugani artha purisa pugala ese bhagavato savaka sango ahuneyo Pahuneyo, Dakhineyo, Anjali Karaniyo, Anuttarang Punyaketang, Lokasa, Ti Evang Buddhang Sarantana, Dhammang Sangang Cha Bhikkhavo, Bhayam Va Chambitattam Va Lomahamso, Nahesatiyati. So, gestern haben wir gesprochen über die fünf Hindernisse. Und wichtig ist zu verstehen, dass die fünf Hindernisse werden nur dann klar, wenn man das, was vor den Hindernissen erklärt wurde, konsequent übt. Nur indem man Achtsamkeit und Wissensklarheit gibt, indem man sich beim Essen, bei Schlafen zähmt und so weiter, wenn man die Sinnen zähmt, wenn man Konzentration gibt, werden die Hindernisse klar. Nur wenn sie klar sind, kann man sie beseitigen. Wenn sie nicht klar sind, kann man sie aber nicht beseitigen, weil man sie nicht sieht. Jemand, der nicht meditiert, obwohl er in der Mitte der Hindernisse ist, er denkt nicht, dass er Hindernisse hat. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Ich habe mehrmals ähnliche Erfahrungen gemacht, als ich erst als Burma kam, besuchte ich einen alten Freund, dem es sehr gut geht. Und er fragt mich, was machst du, lieber Freund? Und ich sage, was kann es schon ein Mensch machen? Ich kämpfe mit den Hindernissen. Und er sagt, ah ja, du kämpfst mit den Hindernissen, ich habe keine Hindernisse. Er denkt, ich bin sehr bedauerlich, dass ich sowas habe. Natürlich, er hat keine Hindernisse, er hat eine schöne Frau, hat er gute Kinder, hat er gute Arbeit. Man kann denken, keine Hindernisse. Dann, was soll man schon sagen? Dann bitte betrachten Sie Atmen. Nur wenn man Achtsamkeit übt, werden dann die Hindernisse klar. Wenn man nicht Achtsamkeit und Wissensklarheit übt, werden die Hindernisse nie klar. Und man kann unter Illusionen leben, dass man keine Probleme hat, aber wenn die Probleme sich melden, werden sie ganz schlimm, wenn man nicht meditiert hat. Also, wir haben schon besonders betont, die Reihenfolge ist sehr wichtig. Die Hindernisse werden erklärt nach Übung von Achtsamkeit und Wissensklarheit. Dann melden sie sich. Nur indem man die Hindernisse überwunden hat, dann kann man Jhana oder Vipassana erreichen. Indem wir jetzt von Jhana reden, müssen wir verstehen, dann die Übung von Jhana ist eine kontinuelle Übung. Meisterschaft von Jhana, wenn man das schafft, das ist nicht Frage von einem Leben, das muss man lange, lange, lange üben. Wenn man das gemeistert hat, so wie der Buddha und manche Schüler von dem Buddha, die haben mehrere Leben sich bemüht. Deswegen muss man verstehen, dass Beseitigung von den Hindernissen ist nur der erste Schritt. Wie Patisambhidha Magga erklärt, man kann Übung in Jhana in vier Schritten verstehen. Anfang, Mitte und dann Ende oder volle Befriedigung. Nach den Schriften, so zum Beispiel Upaklesa Sutta, Majjhima Nikaya in der mittleren Sammlung, ich glaube 128, wird gesagt, dass unter dem Bodhibaum der Buddha hat erst erreicht, volle Meisterschaft in den Jhanas. Und durch diese volle Meisterschaft in den Jhanas, volle Reinigung von den Jhanas, hat er dann auch die übernatürlichen Kräfte, die er für Vipassana angewendet hat und durch die Anwendung von dieser Meisterschaft, das er in Jhanas erreicht hat, hat er dann erreicht, was er erreichen wollte. So ist die Tradition. Also, wir müssen verstehen, dass diese Überwindung von den Hindernissen, von denen wir gestern gelernt haben, ist nur der erste Schritt. Wenn die Hindernisse überwunden sind, was kommt, dann wird sogenannte Samatha Nimitta oder Zeichen von dem verfeinten Objekt, durch den man eintritt in die Sphäre von feinen Wahrnehmung bekommt, wird erreicht, stabilisiert. Nur wenn Zeichen von dem Objekt oder Bild von dem Objekt, verfeinten Objekt, das man anwendet, um in die feinere Sphäre von Wahrnehmung Eintritt zu bekommen, ist stabilisiert, dann kann man sich damit vereinigen. Das heißt Pakandana, der Geist einfach absorbiert sich, springt hinein. Der Geist kann nicht hineinspringen, wenn diese Samatha Nimitta, das Bild von dem verfeinten Objekt, nicht stabilisiert ist. Indem dieses Bild vom verfeinten Objekt stabilisiert ist, wird man dann imstande, sozusagen sich hineinzuwerfen und sich damit völlig absorbieren. Dann ist man in einem Zustand, wo der Geist nicht mehr von anderen Objekten, Sinnenobjekten gestört werden kann. Aber das ist dann nur Anfang, so wie Sudhimagga. Was dann kommt, zweite Training ist, dass man gegenüber diesem feinen Objekt, gegenüber diesem feinen, einspitzigen Geist und gegenüber diesem Samatha, beruhigten Geist, Upekkha, Gleichmut übt. Nur dann kommt man zu noch höheren Meisterschaft. Und die letzte Stufe, die lange Training, mit sich bringt, Patisambhidhamagga hat vier Eigenschaften. Erste ist Anativata Sankhara. Welcher Zustand ist das? In dem man übt dann, nachdem man Samatha erreicht hat und nachdem man diesen Geist, das in dem Gleichmut gemeistert wird, erreicht hat, man bemüht sich, und das ist sehr lange Weg, man bemüht sich, dass die alle Sankharas, die alle Phänomene des Geistes vollkommen in Gleichgewicht sind. Keiner wird stärker, keiner wird schwacher. Alle werden im perfekten Zustand von Gleichgewicht. In diesem Zustand dann der Geist bewegt sich nicht mehr. Samadhi, wörtlich auch, das heißt nichts anderes als Samadhana. Das heißt sozusagen Platzierung von des Geistes vollkommen gleichmäßig an das erwünschte Objekt. Und die Jhanas ist nichts anderes als die Übungen dafür, dass man diesen Zustand erreicht. Wenn man diesen Zustand von vollkommener Gleichmäßigkeit von allen Faktoren des Geistes, erreicht hat, was erfährt man? Ekarasa, ein Geschmack von ungestörten Reinheit des Geistes und Zustand, in dem der Geist vollkommen von allen Zeichen von sogar Tendenzen zu Unreinheit befreit ist. Einer, so wie wie uns gewöhnliche Übenden erreichen das nur für kurze Zeit. Aber jemand, der sich in Jhanas lange geübt hat, er kann das für tagelang in diesem Zustand von vollkommen reinem Geist bleiben. Nach der Visuddhimagga 7 Tage, aber man kann noch länger in dem in diesem Zustand, man kann bekommen auch besondere, feinere Nahrung, die nicht mit gewöhnlichen Nahrung zu tun hat. Aber wir werden darüber nicht sprechen. Es sind viele Sachen unter Himmel und Erde, die zu fein sind zu beschreiben. Auf jeden Fall, damit man diesen Zustand schafft, von ununterbrochenen Zustand von Reinheit des Geistes, muss man dann nötige Motivation dafür haben, einen Entschluss. Sonst natürlich kann man vergessen. Und die Bedingung dafür ist natürlich, dass man regelmäßig übt. Nur durch regelmäßige Übung wird man diesen Zustand von gleichmäßigem Anwendung an Objekt, das verbunden ist mit voller Klarheit und Reinheit des Geistes und Zustand von vollkommener Achtsamkeit und Bewusstklarheit erreichen können, indem man das, auch wenn man talentiert ist, man wird talentiert nur dadurch, dass man das früher geübt hat. Was wichtig ist, wenn man mit Atmen arbeitet, und Atmen ist in der Tradition das beste Objekt dafür, muss man verstehen auch, dass die sogenannte feineren Beschmutzungen des Geistes in Arbeit an dem Objekt, das heißt sogenannte Upaklesas, sie werden nur klar, wenn der Geist gewisse Zustand von Reinheit erreicht hat. Nur dann werden diese feinere Nuancen von Imperfektion in Arbeit an dem Objekt richtig erkannt und allmählich beseitigt. In der Patisambhidha Magga werden diese sogenannte Unreinheiten in reinen Betrachtung von Atmen als 18. 18 von diesen werden erwähnt. Wir werden sie sehr kurz zusammenfassen, damit sie klar werden, indem sie sich mit dem Atmen beschäftigen, werden sie sie bestimmt konfrontieren müssen. Und auch diejenigen, die schon Jhana erreicht haben, werden sie auch ab und zu ihre reine Betrachtung von Atmen wird von diesem gestört. Was sind die, kurz, die 18 Unreinheiten? Erst wenn man atmen, einatmen folgt bei dem Berührungspunkt, man wird innerhalb des Körpers zerstreut. Wenn man ausatmen folgt, wird man außerhalb der Berührungsplatz zerstreut. Also innere Zerstreuung und äußere Zerstreuung. Was kommt noch, indem man diese feinere Atmen, Einatmen und Ausatmen folgt, wird man dafür Nikanti, wie kann man Nikanti, wird man davon entzückt. Und man lässt sich, diese Freude wird dann zu Anhaftung. Man wird sich damit identifizieren. Wenn es passiert, mit Einatmen und Ausatmen, das sind die zwei Hindernisse. Dritte Hindernis ist, wenn man Einatmen folgt, man folgt es mit zu viel Anstrengung, dann man wird die Ausatmung nicht imstande klar wahrnehmen. Wenn man wieder bei Ausatmen zu viel Anstrengung hat, dann wird man die Einatmen nicht klar folgen können. Also die Klarheit von Einatmen und Ausatmen wird nicht gleichmäßig. Was sind die anderen, wenn man sich an Berührung von Einatmen und Ausatmen konzentriert, wird man von Einatmen oder Ausatmen, der Geist wird geschüttelt, das heißt, er wird nicht gleichmäßig Berührung, Einatmen und Ausatmen betrachten können. Wenn er Ausatmen betrachtet, sein Geist wird sich entweder in Richtung Zeichen von Objekt oder in Richtung von Einatmen bewegen. Wenn er Einatmen betrachtet, der Geist wird sich in Richtung von Zeichen von Objekt oder Ausatmen wenden. Wenn er Ausatmen betrachtet, der Geist wird sich in Richtung von Einatmen oder von Zeichen von Objekt, das ist Berührungsstelle, wo man Einatmen und Ausatmen erfährt, bewegen. Deswegen wird er unstabil. Und den Rest anbetrifft, wenn man Einatmen und Ausatmen folgt, wird man die Klarheit von jetzigen Erfahrungen von Einatmen oder Ausatmen verlieren und der Geist wird sich mit vergangenen oder mit zukünftigen Objekten beschäftigen. Andere Hindernis ist, dass man im Prozess von Einatmen und Ausatmen, dass man an den Berührung, an der Berührungsstelle wahrnimmt. Man wird angezogen oder man wird Zuneigung oder Abneigung spüren. Und letzte ist, dass in diesem Prozess von reinen Betrachtung von Atmen man wird den Geist entweder senken lassen oder schweben an dem Objekt. Nur wenn man diese 18 Unreinheiten dann beseitigt hat, wird sich diese die Jhana wird sich dann völlig stabilisieren. Die völlige Pakandana, völlige hinein sich werfen in dieses verfeinte Objekt wird dann möglich sein. Und wie wir sehen in unserem Text, diese völlige hinein sich werfen in diese Zustand von feinerem Geist und feinerem Objekt. Man soll das konsequent üben. Wir haben diese Beispiele dafür, wie man soll den ganzen Körper und Geist in diesem Zustand völlig absorbieren. Nur dann wird man Meister von diesen Übungen, die zu Meisterschaft von Versenkungen führt. Alle Versenkungen natürlich und alle Zustände von Jhana sind basiert auf Einspitzigkeit des Geistes. Einspitzigkeit des Geistes ist die Grundlage. Alle Zustände von Dhyana. Was bedeutet Dhyana? Hier werden wir über Dhyana sprechen in dem Text. Muss man verstehen auch die Bedeutung von Dhyana oder Jhana in Pali. Jhana oder Dhyana wird erklärt in den Schriften als Upanidhyana. Upanidhyana, Upa heißt nahe, Ni heißt ist emphatisch und Dhyana heißt denken. Das heißt, dass im Zustand von Dhyana durch die Pamoka-Funktion, Pamoka, was heißt Pamoka? Führende Funktion. Wie unterscheidet sich der Geist von Dhyana mit von einem normalen Geist. Im Geist von Dhyana, der die Einspitzigkeit des Geistes hat führende Funktion. je heilsamer der Zustand des Geistes, desto mehr diese führende Funktion von Samadhi zum Ausdruck kommt. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Deswegen auch Prozess von Samadhi, von Dhyana, auch Prozess von Weisheit ist nichts anderes als Prozess von Verfeinerung des Geistes und des Objektes. Das wird sehr klar in den Schriften, in Visuddhimagga und so weiter erklärt. Das kann nur gemacht werden mit einem Geist, in dem Samadhi führende Funktion hat. Wenn Samadhi nicht führende Funktion hat, dann dieser Prozess von Verfeinerung durch mehr Einspitzigkeit oder durch mehr Weisheit nicht zustande kommen kann. Also die Einspitzigkeit des Geistes ist dann die Grundlage für alle Zustände von Dhyana, von alle Zustände von Kontemplation des Objektes aus der Nähe. Es ist eben die Einspitzigkeit des Geistes, dass es möglich macht, dass man das Objekt aus der Nähe durchaus erkennt. Und die Visuddhimagga gibt noch in Erklärung von diesem Ausdruck Jhana, gibt es noch zweite Erklärung. Außerdem, dass Dhyana, das Objekt, erwünschte Objekt, durchaus aus der Nähe, indem er sich versinkt in diesem Objekt, erkennt. Außerdem, es hat die Funktion, in Pali, Jati bedeutet auch brennen. Es brennt die Hindernisse. Indem es die Hindernisse brennt, kann es auch das Objekt aus der Nähe durchaus erkennen. Solange die Hindernisse nicht gebrannt sind, wird auch das Objekt nicht aus der Nähe erkannt werden. Ist das klar? Verbrannt. Verbrannt. Verbrannt, danke schön. Also diese zwei Funktionen im Zustand von Dhyana kommen gleichzeitig. Auf einer Seite wird das Objekt durchaus aus der Nähe erkannt und untersucht. Auf andere Seite sorgt dafür, dass die Hindernisse zu dieser Untersuchung oder Erkenntnis nicht erscheinen. So soll man verstehen. Dieses Verbrennen, ist das damit gemeint, wenn da steht, er hat weltliche Begierde verworfen und verweilt begierdelosen Gemütes? Ja, wir kommen später zu dem Text. Und von Begierde läutert er sein Herz. Von Begierde läutert er sein Herz. Ist das damit gemeint mit dem Verbrennen? Ich muss Pali sehen, dann werde ich klar sein. Später. Läuterung des Geistes, natürlich kann man sagen, ist Brennen von den Hindernissen und von den subtilen Hindernissen auch. Aber bitte nicht unterbrechen. Wir kommen noch dazu zu fragen. Vielleicht morgen, bevor wir Vortrag machen, indem wir 5 Tage oder 6 Tage erklärt haben, was nicht klar ist, können Sie fragen. Wenn ich immer unterbrochen bin, dann ist es ein bisschen schwierig. Oder nicht? So, ja, okay, dann gehen wir einfach zu dem Text. Wichtig ist, bevor wir anfangen zu lesen, alle diese Zustände, die hier erklärt sind und diese Folge, der Buddha erklärt, Befreiung als Erfahrung von immer feinerem Zustand von Glück, von Seligkeit. Wir haben schon gesagt, indem man heilsam übt, wird es Anavajasukha, indem man Sati, Achtsamkeit übt, wird es Avyasika-Sukha, indem man, wir haben gestern gelernt, indem man die 5 Hindernisse überwunden hat, wie man sich fühlt, wie einer, der von Schuld befreit ist. Was ist das große, großes Glück, wenn man von schwerer Krankheit geheilt ist und so weiter, wenn man von Gefängnis befreit ist. Großes Glück. Und jetzt kommen wir noch zu feinerem Glück. Glück von den Jhanas, das immer feiner wird, je höher die Stufe von Versenkung. Und wir müssen auch daran denken, es ist nicht nur, das Glück wird höher, je tiefer die Stufe von Versenkung, solange die Jhanas nicht völlig gereinigt sind, das wird diese Stufe des Glückes auch immer niedrig. Diejenigen, die kennen indische Philosophie, das ist auch in Yoga, die Kosmologie ist völlig basiert auf diese Erfahrungen von Samadhi. Und so wie die Welt in, wo die Wahrnehmungen dominiert sind von den Sinnen, ist gestuft je nach der Feinheit von Sinnenerfahrung. Die Sinnengötter erfahren je feiner ihre Wahrnehmung, desto feiner wird ihr Glück. Dann Glück von den Wesen in Sphäre von feinen Formen von Rupa, ist natürlich noch höher. Und diese feinen Formen von Rupa sind gestuft in drei Stufen. Zum Beispiel in erste Jhana, erst sind die Helfer, die Diener von Brahma, dann sind die Brahma Purohita, die Priester von Brahma, dann kommen die Mahabrahma, die großen Brahma. Die Diener von Brahma sind diejenigen, die erste Jhana nur oberflächlich gemeistert haben. Die Priester sind dann diejenigen, die es auf mittlere Stufe gemeistert haben. Die Mahabrahmas, die große Brahmas, sind diejenigen, die das vollkommen gemeistert haben. Also diese Meisterschaft von Jhana, wie ich gesagt habe, ist ein langer Prozess. Anuruddha war der Experte in Kenntnis von den verschiedenen Himmeln und von den Wesen in den Himmeln. Und er beschreibt das eben, dass die Aura von den Göttern hängt davon, wie sie diese Dhyanas gemeistert haben. Das ist wahr auch für die anderen Stufen von Versenkung genauso. In Anguttara Nikaya diese wird gesagt, dass Chahi Dammehi Samagato Bikave Bikhu Himma Vantam Pajaleya Ku Nama Imina Chavaya Avijaya. Was bedeutet das? Ein Mönch, der Meister ist von Samadhi in sechs Weisen. Er kann die Himalaya bergen, er kann sie in Staub, wie sagt man, in Staub verwandeln. Was kann man noch sagen von diesem winzigen, unwichtigen Nichtwissen? Und was so wichtig ist in der Tradition, diese Meisterschaft von Jhanas natürlich, die so große Bedeutung. Das ist die indische Tradition. Der Buddhismus bleibt natürlich sehr fest in dieser Tradition. Training in Samadhi gibt dem Geist Kraft, und nur der kräftige Geist hat Möglichkeit, über diese Ozean von Leiden, diese Ozean von Leiden zu überqueren. Ein schwacher Geist schafft das nie. Und was eben Stärke dem Geist gibt, das ist Samadhi. Und diese sechs Meisterschaften, wenn man Samadhi übt, so wird hier in Anguttara Nikaya ein bisschen anderes, in Visuddhimagga auch ein bisschen anderes. Wenn man Samadhi übt, man übt Samadhi immer mit fünf Meisterschaften. Was sind die fünf Meisterschaften, die man unbedingt müssen da sein, damit man sagen kann, dass ich habe Samadhi gemeistert, ich bin nicht von Samadhi gemeistert. Erste ist, dass sobald man denkt an Samatha Nimitta, diese Zeichen von dem verfeinten Objekt, es erscheint gleich vor dem Geist, man braucht es nicht zu suchen und sich Mühe geben. Sobald es erscheint, man kann in Versenkung gleich gehen, man wartet nicht mal eine Sekunde da. So, wenn man ins Versenkung geht, das ist das Schwerste, man unterscheidet gleich, wie lange man in Versenkung bleibt, wenn man großer Meister ist, ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Wenn man nach der Zeit, dass man sich bestimmt hat, wie der Wecker, man steht gleich auf, eine Stunde, erst muss man eben mit einer Stunde, dann mit zwei Stunden und so weiter. Und nachdem man aus der Jhana geht, man untersucht, und das ist das Wichtigste im Sinne von buddhistischer Übung von Jhana, man untersucht die Ursachen von Jhana in eigenem Bewusstsein. Wenn man nicht Jhana geübt hat, kann man nicht vergangene Moment von Bewusstsein untersuchen. Nur wenn man Jhana geübt hat, kann man vergangene Moment von Bewusstsein untersuchen. Warum? Weil der Geist in Jhana ändert nicht so lange, eine Stunde, zwei Stunden und so weiter, Objekt und Inhalt. Indem Geist in Jhana nicht Objekt und Inhalt ändert, wenn man aus dem Jhana geht, kann man sehen dann vergangene Moment. Warum? Weil der Geist in Jhana fällt nicht in Bhavanga. Er bleibt immer auf demselben Objekt und mit demselben Geist. Das werden Sie selbst erleben, wenn Sie sich Mühe geben. In dieser Sutta, das ich rezitiert habe, sind 6 Meisterschaften erwähnt, die, wenn man sie gemeistert hat, wird man imstande sein, Himalaya zu was? Zu Staub machen. Und was sind die? Wieder in Samadhi, Meisterschaft in Samadhi hineinzugehen, zu bleiben, wie lange man sich wünscht, tagelang, wenn es geht, gleich aus Samadhi herausgehen, dann Kaliyata. Kaliyata heißt in die vollkommene Absorption ohne Samadhi, das wir üben. Es können noch gewisse Zustände von gewisse Gedanken kommen, gewisse Sachen, die nicht mit vollkommener Absorption verbunden sind. Wenn man Kaliyata hat, wenn man vollkommene, wie übersetzt man Kaliyata? Ohne Bemühung, wenn man in diesem Zustand bleibt, dann wird die Stärke des Geistes so groß. Darf ich mal was fragen? Nimmt man dann eigentlich nichts anderes mehr wahr, oder ist es nur so, dass man... Was? Nimmt man dann nichts anderes mehr wahr? Also wenn neben so einem Menschen eine Pistole abgeschossen wird, hört er den Schuss nicht mehr, oder... Das ist dann das ist Zustand von einem Buddha. Natürlich in unserem Zustand ist ganz anders. Der Lehrer von Buddha so sagen die Schriften, er 500 der Alara Kalama, bei dem der Buddha die Versenkungen gelernt hat, wenn er unter Baum gesessen hat, haben 500 diese Goraka, wie sagt man, diese Bulle Karren neben ihm auf der Straße sind vorbeigegangen. Dann haben sie ihn gefragt, wussten sie davon? Aber überhaupt nichts, was für Karren, ich habe gar nichts bemerkt. Und der Buddha hat gesagt, na, das ist noch nicht so wunderschön. Als ich im Wald meditierte, haben Bäume, es gab Sturm und Bäume sind neben mir gefallen. Ich habe aber überhaupt nichts bemerkt. So der Buddha, der ist doch größer als sein Lehrer. Aber muss man anfangen mit kleinem Spatz. Dann wird man hoch wie ein Adler fliegen können. Wenn man ein Spatz ist, ist schon gar nicht schlecht. Dann bitte geben Sie sich mir. Wenn Sie später ein Adler werden, dann bekommen Sie auch Gochara Kusala. Das heißt, indem man kann ändern die Zustände von Objekten, von Jhana und die Stufen von Versenkungen ganz spontan, ohne Anstrengung. Das heißt Meisterschaft von Gochara Kusala. Von Gochara heißt von den Objekten und in Abhinihara, Aspiration. Wenn in Jhana, wenn man Jhana übt, man übt Aspiration, indem man erst entscheidet, ich möchte so lange bleiben, wenn man das gemeistert hat, ich werde so lange bleiben, wenn man das gemeistert hat, ich werde so lange bleiben. Wenn man diese Abhinihara, diese Aspiration gemeistert hat, so wie der Buddha, der war der Größte in diesem Sinne, dann kann man natürlich Himalaya, Berge in Staub versetzen, nicht spatzen wie wir, das geht nicht. Auf jeden Fall, diese Übung von Jhanas, dann bringt viel Zustand von viel feineren Glück und Zustand von Stärke des Geistes, die unbedingt nötig ist, wenn man Befreiung von Leiden verwirklichen möchte. Der schwache Geist bewirkt das nie. Und jetzt lesen wir einfach den Text, damit wir über die Jhanas kann viel gesagt werden, aber wir müssen weiterkommen. Die Übersetzung, die wir haben hier, ist zwar sehr poetisch, aber sehr unpräzis. Ich lese lieber die andere Übersetzung, dass er zwar aus dem Englischen hat, aber die mehr präzis ist. Und wir werden das vergleichen dann. Dann wir haben weiter so dann ihren Mönche nach Vollendung des Sinnens und wo haben wir das? Ah, hier. Er hat nun jene fünf Hemmungen, richtig? Da kommt es. Er hat nun jene fünf Hemmungen aufgehoben, hat die Schlacken, Schlacken ist ein sehr wunderbares Wort, er hat die so ime panchanivarane pahe chetasa upaklese, die Schlacken heißt chetasa upaklese, er hat die Unreinheiten einfach. Schlackern ist von Eisen, dass man die Weisheit schwächen. Wie hat er Schlackern des Geistes kennengelernt, die Lähmenden. Oder man kann einfach übersetzen, er hat die Schlacken des Geistes oder die Unvollkommenheiten des Herzens, die Weisheit schwach machen, beseitigt. Diese fünf Hindernisse ist das, was nicht ermöglicht, Weisheit zur Erscheinung zu bringen. So, Samadhi, obwohl Samadhi nicht Weisheit ist, Samadhi ist immer mit Weisheit verbunden. Deswegen wird gesagt, auch in Dhammapada, Nati Panya Ajhanasa Nati Jhanam Apanyasa Yasa Panya cha, Jhanam cha, so Nibbanasa Santike. Es gibt keine Weisheit ohne Jhana. Es gibt keine Jhana ohne Weisheit. Wenn man Weisheit und Jhana hat, ist man in der Nähe von Nirvana. Und was schwächt die Weisheit? Das, es sind eben diese fünf Hindernisse. Nur wenn sie beseitigt sind, kann Weisheit zum Ausdruck kommen. Und was ist Weisheit? Klare Unterscheidung. Wenn der Geist nicht fein wird, er kann nicht klar unterscheiden. Und der Geist wird nur klar unterscheiden können, wenn er die fünf Hindernisse beseitigt hat. Und was wird er unterscheiden klar? Auch der differenzierte Objekt in der Shamatha, in der Vipassana und auch undifferenzierte Objekt in Shamatha. Beide wird er dann klar unterscheiden können. Tritt er ganz abgeschieden von Sinnevergnügen, er hat übersetzt, gar fern von Begierden. Das ist nichts anderes als Kama Viveka. Die Abgeschiedenheit von den Wünschen nach Objekten von den fünf Sinnen. Und was ist das dann? Das ist nichts anderes als erste Hindernis, Kamachanda. Fern von unheilsamen Dingen, Diese unheilsame Dinge ist nichts anderes als die andere vier Hindernisse. Erste ist Begierde, und die unheilsamen Dinge sind nichts anderes als dann Abneigung, Trägheit und Mattheit, Aufgeregtheit und Reue und Zweifel. Andere Erklärung, was auch manchmal gegeben wird, erste ist Kama-Viveka, Abgeschiedenheit von den Begierden, und andere unheilsamen Dingen ist Chitta-Viveka, Abgeschiedenheit von allen Gedanken, außer Gedanken an das Meditationsobjekt. Das ist Chitta-Viveka. So lange man denkt an etwas anderes als an Meditationsobjekt, solange man andere Wahrnehmungen hat als Wahrnehmung von Meditationobjekt, hat man nicht Chitta-Viveka, hat man nicht Abgeschiedenheit des Geistes. Damit man in Jhana hineingeht, muss man alle anderen Wahrnehmungen beseitigen, außer Wahrnehmung von dem Meditationsobjekt. Das heißt nicht, dass man überhaupt keine Geräusche hört. Das heißt nur, dass diese Geräusche können nicht mehr stören. Ist das klar? Sinnend, gedenkende, Ruhe geborene, selige Heiterkeit, die Weihe der ersten Schauung. Das ist eine Sprache, aber schwer zu verstehen. Was meint er? Die andere Übersetzung, unheilsamen Zuständen, in die erste Vertiefung ein, die von tritt er ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, in die erste Vertiefung ein, die von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet ist und verweilt darin mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Das ist bessere Übersetzung. Was heißt das? Technisch gesagt, die Grundlage für diesen Zustand ist was? Das haben wir schon erklärt. Ist die Einspitzigkeit des Geistes. Ohne Einspitzigkeit des Geistes, dieser Zustand kommt nicht in Frage. Jetzt muss man verstehen, in jeder Jhana gibt es Faktoren, die sogenannte Pratipaksha. Pratipaksha heißt es unmöglich machen, dass die Feinde von diesem Zustand zustande kommen. Und was ist jetzt Pratipaksha in erster Jhana? Das ist eben Vitarka und Vichara, Vitaka und Vichara. Die Applied Thought and Sustained Thought, oder anfängliche, wie hat er übersetzt? Anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes. Was heißt Vitaka? Vitaka heißt, der Geist, dass die Kraft des Geistes, in Abhidhamma wird es erklärt als Wille und Weisheit zusammen, die Kraft des Geistes, die Geist zu dem Objekt bringt und sozusagen Aropana pflanzt an das Objekt. pflanz ein, das Objekt ein. Biene. Biene ist in Visuddhimagga, dieses Beispiel. Also, es bringt Geist, indem es mit Wille verbunden, was bringt unsere Boot des Geistes zu dem Objekt? Es ist Wille und eben diese Kraft Vitaka. Wenn Geist feiner wird, er braucht nicht mehr Vitaka, diese anwendende Gedanken. Er kann nur durch Wille zu dem Objekt, er braucht nicht mehr diese. Und diese Vitaka ist auch erzeugt die Sprache, indem es konsequent Geist zu dem gewünschten Objekt bringt. Deswegen ist es auch genannt Vachi Sankara, die Kraft, die Sprache erzeugt. Wenn man spricht, der Geist wird an dem Objekt angehalten, angepflanzt. Ist das nicht wahr? Und die Kräfte, die Ruder des Geistes ist nichts anderes als Wille und diese Vitaka. Indem der Geist diese Ruder hat, er kann sich zu dem Objekt bewegen. Wenn er nicht diese Ruder hat, er bewegt sich nicht. In Kamavachara, wo unser Geist nicht verfeint ist, und in Erste Jhana, wo diese Verfeinerung ist noch nicht vollkommen, ist noch nicht sehr, sehr ausgesprochen. Der Geist geht zu dem Objekt nicht nur durch Wille, sondern er braucht auch zusätzlich diese Vitaka. Nur dann kann er klar das Objekt fassen, indem er noch ziemlich grober Geist ist. Wir haben schon gesagt, Upanidhyana ist Zustand von klaren Erkenntnis von dem Objekt aus der Nähe. Das kann gemacht werden, je feiner der Geist, desto feiner wird diese Erkenntnis. In dem feiner Geist erkennt feinere Objekte, grobe Geist erkennt nicht feinere Objekte. Deswegen, in dem grobere Geist nicht feinere Objekt erkennt, er muss zu dem Objekt gebracht werden durch diese Kraft von Vitaka. Sehr wunderschön. Buddhistische Psychologie. Also diese Vitaka und Vichara, wie immer wir das übersetzen, als anwendendes Wort und anwendende und anhaltende Gedanke. Anfängliche ist nicht gut. Anfängliche ist nicht gut. Anfängliche ist nicht so gut. Applied Thought, wie kann man übersetzen? Anhaltende. Anhaltende ist Vichara. Und das, was Geist zu dem Objekt bringt, ist was? Anfängliche nicht. Naja, wichtig, dass Sie verstehen, Sie können das selbst übersetzen. Ich habe klar genug erklärt, was das ist. Es ist eine Kraft, das Geist in das Objekt einpflanzt. Es ist ziemlich grob. Diese Vichara ist feinere Kraft, das nicht zulässt, dass der Geist Nähe von dem Objekt verlässt. Diese zwei aber erscheinen zusammen. Eine ist grob, andere ist feiner. Visuddhimagga gibt auch Beispiel von einem Gong. Wenn man schlägt Gong, kommt grobe Schal, und dann diese grobe Schal hat auch Feinheiten. Oder man je diese Feinheiten sind dann Vichara. Diese grobe Schal ist Vitaka. Oder eine Biene, das zu einer Blume, das wie ich gesagt habe, fliegt. Das Fliegen zu der Blume ist Vitaka, und dann sich drehen in der Nähe von der Blume, bevor es an Blume landet, das ist Vichara. Ist das klar? Und diese zwei Kräfte, Vitaka und Vichara, sind verantwortlich dafür, dass die fünf Hindernisse nicht zum Ausdruck kommen. Die sind verantwortlich dafür, sie anhalten das Geist, pflanzen und anhalten das Geist an das feinere Objekt. Sie müssen sehr klar verstehen, was sehr, sehr notwendig ist, indem Sie mit Atmen arbeiten. Wenn Sie konsequent bei dem Atmen an Atmen arbeiten, Sie werden Atmen verfeinern, indem Sie bei dem Atmen bleiben. Wenn dieser Prozess von Verfeinerung weitergeht, dann an Berührungsstelle, wo Sie atmen, Betrachtung erscheint, entweder erscheint Farbe oder Licht, das wird erst, wird es nicht hell, wird es grau, und wird es sich ändern wie eine Wolke, das kommt und vergeht. Der Meditierende soll sich natürlich nicht damit beschäftigen, indem er sich beschäftigt mit einem unbeständigen Objekt, wird sein Geist auch unbeständig. Wenn er bei dem feineren Atmen bleibt, und jetzt wird Atmen sehr fein und sehr gemütlich, dann der Geist hat nicht mehr Tendenz wegzugehen, dann wird sich das Objekt stabilisieren. Wenn sich Objekt stabilisiert hat, heißt es Ugahanimitta, Objekt, das schon passt, damit man ihn greift. Und wenn man ihn, wenn dieses Objekt stabilisiert wird, kann man dann Atmen vergessen und sich darauf konzentrieren. Wenn man sich darauf konzentriert hat und es bleibt, dann wird es sehr hell und stabil, es wackelt nicht mehr, dann wird es zu reflektiven Bild, Patibhaga Nimitta. Und man muss verstehen, sehr klar, wo so viele Missverständnisse über Samadhi, Anapana Samadhi, dass die fünf Faktoren von Versenkung, Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata, sind Vitaka, sind anwendende diese Anwendung des Geistes an dieses reflexives Bild von Atmen. Nicht Anwendung an andere Objekte. Dann anhaltende Hinwendung an diese Patibhaga-Nimitta, nicht anderes. Dann Piti ist Entzückung an dieses reflexives Bild von Atmen. Und Sukha ist Erfahrung von diesem reflexiven Bild von Atmen. Und Einspitzigkeit ist, dass der Geist lässt nicht zu, dass er zu anderen Objekten geht, außer diesem reflektiven Bild von Atmen. Das ist dann Ekagata hier. Ist das klar? Deswegen so viele Missverständnisse über Technik von Anapanasati Samadhi, indem man das nicht versteht. Es kann nicht, wenn man Anapana übt, es kann nicht Frage sein von einem Entzückung, anderen Entzückung als an dieses reflexives Bild von Atmen. Es kann nicht in Frage sein, ein anderes Glück als ein Glück von Empfang von diesem Objekt. Es kann nicht eine Frage von anderen Applied Thought und Sustained Thought sein als Applied Thought und Sustained Thought an dieses Objekt. Und es kann auch nicht in Frage sein, eine Spitzigkeit des Geistes aus, eine Spitzigkeit des Geistes an dieses Objekt. Diese Einspitzigkeit des Geistes an dieses Objekt ist die Grundlage, die Pratipaksha, das nicht zulässt, dass sinnliche Begierde und andere Hindernisse entstehen, ist nichts anderes als diese Vitaka und Vichara. Solange Vitaka und Vichara ist an das Bild, reflexives Bild von Atmen, das in als Licht oder Farbe erscheint und stabil ist. Wenn diese Applied and Sustained Thought anwendende und anhaltende Hinwendung zu dem Objekt bleibt, es verursacht, dass die Hindernisse nicht zum Ausdruck kommen können. Deswegen diese erste Samadhi ist Samadhi geboren von Isolation. Isolation, wer verursacht die Isolation? Eben diese Vitaka und Vichara, die nicht zulassen, dass der Geist zu ein anderes Objekt sich wendet, außer dieses verfeintes, reflexives Bild von Atmen. Ist das klar? Und jede Jhana hat drei Faktoren. Erster ist Nisaya, die Grundlage, das ist immer Einspitzigkeit des Geistes. Dann Pratipaksha, der Faktor, das nicht erlaubt, dass niedrigere oder grobere Wahrnehmung zustande kommt. In erster Jhana ist das dann Vitaka Vichara. Und dann haben wir sogenannte Anushamsa, die Faktoren, die Vorteile von diesem Zustand sind. Anushamsa kann man als Vorteile oder als das, was diese Jhana wünschenswert macht. Und das ist eben Piti und Sukha. Deswegen ist es mit Verzückung und Glücklichkeit. Verzückung ist das, was sich an das reflexive Bild von Atmen erfreut. Und Glücklichkeit ist das, was sich, was es völlig empfängt. Ist das Glückseligkeit? Sukha. Ja, ist das vielleicht glückselig, wenn es umfangen? Nee, ich weiß nicht, wie Sie übersetzen hier so. Es ist Sukha. Das ist nur eine Frage. Was ist Vedana? Vedana wird aus Gefühl übersetzt, aber in Buddhismus Vedana und Gefühl ist ein bisschen anderes. In Buddhismus Vedana heißt einfach Empfang von dem Objekt. Von angenehmen Objekt, unangenehmen Objekt oder neutralen Objekt. Das ist Vedana. Und hier ist es Empfang von angenehmen Objekt. Und das angenehme Objekt kann, wenn man Anapanasati übt, kann kein anderes Objekt sein, außer dieses verfeinte, reflexive Bild von Atmen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Sonst wird man in Irre geführt. Und so viele Irrtümer über diese Zustände. Dann ich lese weiter die andere Übersetzung. Das erste ist zwar sehr, sehr poetisch, aber nicht so präzise. Er ist ein mehr Dichter als Übersetzer. Mit Verzückung liegen sie ja, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Er lässt die Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind, diesen Körper durchtränken, durchsättigen, anfühlen und durchdringen, so dass es kein Körperteil gibt, das nicht von der Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind, durchgedrungen ist. Diese Abgeschiedenheit ist möglich durch diese Funktion von Vitarka und Vichara, dass Geist an das verfeinte Objekt anhält. Das ist klar. Und der Vorteil von diesem Zustand ist, dass man dann dieses angenehme Objekt wahrnimmt, man geht drinnen und man erfreut sich daran. Das ist die Bedeutung. Ist das klar? Nach den Schriften, wenn man Jhana übt, muss man immer vier Sorten von Bhavana, vier Sorten von Bhavana ist sehr schwer zu übersetzen. Vier, hier kann man nicht mit Meditation. Bhavana bedeutet eigentlich wörtlich bekommen. Werden. Narimas. Wenn man wird das Objekt. Man wird das, was man übt. Das ist dann Bedeutung von Bhavana. Mhm. Und Bhavana gibt es immer, wenn man Jhana übt, gibt es vier Sorten von Bhavana. Erste Bhavana ist Pratilabdha, um diesen Zustand zu erreichen, erste Jhana zu erreichen. Zweite ist sich Nisevana, sich daran gewöhnen, so dass man in diesen Zustand eingeht, wie man genau mit solcher Natürlichkeit, wie man mit den Augen Farben sieht oder mit den Ohren Geräusche hört. Ganz natürlich, man wendet sich einfach an diesen Zustand und er ist da. Ohne jegliche Anstrengung. Dritte Bhavana ist Pratipaksha. Pratipaksha Bhavana heißt, dass man vollkommen meistert die Feinde von diesem Zustand des Geistes. Was sind die Feinde von diesem Zustand des Geistes? Von erster Jhana ist nichts anderes als die fünf Hindernisse, die in Halt die werden angehalten durch Funktion von Vitakka Vichara. Aber Achtung, durch Funktion von Vitakka Vichara, von anwendenden und anhaltenden Hinwendung an dieses verfeintes reflexives Objekt von Atmen, nicht an andere Objekte. Bitte das richtig verstehen. Und letzte Bhavana ist Visuddhi, die vollkommene Reinheit von diesem Zustand. Immer wenn man so übt, muss man diese vier Bhavanas üben, nur dann wird man imstande sein, diesen ganzen Körper und Geist in diesem Zustand, wie sagt man, absorbieren, wie ein Bademeister in Indien, wenn sie in Indien gelebt haben, jetzt schon Indien wird modernisiert, aber als ich Student in Indien war, auf dem Lande, man benutzte noch nicht, manchmal sah man die Menschen, besonders die Harijans, die Armen, die sich an Brunnen waschen. Sie waschen sich mit Aschen und mit gewissen Mineralen und kleine, die machen das so zusammen, kneten das zusammen. Und dann auf den ganzen Körper, überall, kein Platz, wo es nicht geschmiert wurde. Die sind ganz schwarz, alles schwarz, die Haare auch. Und dann erst baden sie mit dem Wasser. Aber in der Tat, es ist gesünder als Seife für den Haut und so. Und das heißt Nahana Chuna. Noch in heute kennen Sie in Indien manchmal, Sie kaufen Nahana Chuna, diese Pulver für Waschen. Nicht Pulver für Waschen, wie heißt das, in diese Säcke, die man im Supermarkt kauft. Waschpulver. Wie heißt diese Firma? Ich hab vergessen. Persil, nicht Persil, sondern ayurvedische verschiedene Kräuter mit Eschen gemischt. Oh, wie schönes Gefühl, wenn man das geschmiert hat am Körper. Hm? Und es ist natürlich viel teurer als Seife. Aber die, aber die armen Menschen haben einfach Aschen und verschiedene Blätter und so im ganzen Körper. Und hier steht Karajakaya. Karajakaya, wie hat er übersetzt? Bademeister oder Gehilfe, Seifenpulver oder Wasser, Kugelseife oder Gedreck. Die diesen Körper durchdringen. Körper heißt hier Karajakaya. Karaja, was bedeutet Karajakaya? Das ist unser Körper, das durch Kupplung von unserer Mutter und Vater, Mischung von Samen von Vater und Blut von Mutter, so sagen die Schriften, zustande gekommen ist. Wenn diese sich mischen, dann kommt der kann dieser Vijnana, Geist, sich damit verbunden. Und das ist Karajakaya, karmisch erzeugtes Körper. Und diese Nahana Chuna, wie sie Seifepulver übersetzt er. Nahana Chuna. Diese Seifepulver ist nichts anderes als diese erste Jhana Piti, Entzückung von der ersten Jhana. Körper ist dieser karmisch erzeugte Körper und Seife ist diese Entzückung von der ersten Jhana. Und genau wie der Bademeister schmiert den ganzen Körper, Haare, kein Platz an der Haut soll unberührt von diesem Seifepulver bleiben. Genauso soll man sich eben, dass kein Teil unberührt von dieser Entzückung und Glücksgefühl ist. Nur dann wird man instande sein, lange, lange und vollkommen in diesem Zustand zu bleiben. Und wie geht es weiter? Erfahren wir morgen.